Guten Tag, Marines! Guten Tag, Sir! Herrgott, seid ihr gerade im Kriegsgebiet oder in der Friedhofskapelle gelandet? Guten Tag, Marines! Guten Tag, Sir! Da hat doch gleich mein Schwanz gezuckt. Wir reißen den Irakis den Arsch auf! Was hast du gesagt? Wir reißen den Irakis den Arsch auf, Sir! Weißt du was, mein Sohn? Mit der Einstellung erwirbst du die Medal of Honor ganz allein? Was soll denn dann noch mein Bataillon machen? Den Irakis den Arsch aufreißen! Ich würde sagen, es ist Zeit für mich in Pension zu gehen. Ich höre absolut nichts mehr! Wir reißen den Irakis den Arsch auf! The funky beats. Hause Bernhardsen und Christel. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen.